alles, was ich dir sagen kann. Vielleicht ist besser, wenn ich es wieder schreibe. Es ist nichts, nichts von Bedeutung. Es ist nur alles, was mir einfällt heute Nacht. Das sind Geschichten in Büchern gelesen, Geschichten aus dem täglichen Sterben, Geschichten, die mir keiner glaubt. Das sind Geschichten und sie sind geklaut. Nachher fiel mir ein, man kann es besser sagen. Nachher fiel mir ein, was ich falsch gemacht hab. Das Telefon steht vor mir, ich fass es nicht an. Es gibt so viel und nichts, was ich dir sagen will. Das sind Geschichten in Büchern gelesen, Geschichten aus dem täglichen Sterben, Geschichten, die mir niemand glaubt. Das sind Geschichten und sie sind geklaut. Geschichten und sie sind geklaut.